Erster ein trockenes Stück Brot in Ruhe ist besser als ein Haus voll Fleisch mit Streit. Zweiter ein kluger Diener wird über einen schlechten Sohn herrschen. Er bekommt einen Teil vom Erbe. Dritter Feuer prüft Silber und Gold. Aber Gott prüft die Herzen der Menschen. Vierter ein böser Mensch hört auf böse Worte. Ein Lügner hört auf falsche Sprache. Fünfter wer arme Menschen auslacht, beleidigt Gott. Wer sich über Unglück freut, wird bestraft. Sechster Enkelkinder sind der Stolz der Großeltern. Kinder sind stolz auf ihre Väter. Siebter schöne Worte passen nicht zu einem Dummen. Lügen passen noch weniger zu einem Anführer. Achter manche denken, Bestechung ist wie ein Zauberstein. Sie glauben, sie haben damit überall Erfolg. Neunter wer Fehler vergibt, findet Liebe. Wer immer wieder über Fehler spricht, verliert Freunde. Zehnter ein kluger Mensch lernt aus einem Wort. Ein Dummer lernt nicht einmal aus 100 Schlägen. Elfter ein böser Mensch will nur Aufstand. Ein harter Bote wird ihn bestrafen. Zwölfter es ist besser, einer wütenden Bären zu begegnen als einem dummen Menschen. Dreizehnter wer Gutes mit Bösem beantwortet, wird immer Böses in seinem Haus haben. Vierzehnter ein Streit beginnt wie ein kleiner Riss im Damm. Höhe auf, bevor der Streit groß wird. Fünfzehnter Gott hasst es, wenn man Schuldige freilässt. Er hasst es auch, wenn man Unschuldige bestraft. Sechzehntes Geld hilft einem Dummen nicht. Er kann damit keine Weisheit kaufen, weil er keinen Verstand hat. Siebzehnter ein echter Freund liebt immer. In schweren Zeiten hilft er wie ein Bruder. Achtzehnter es ist dumm, für die Schulden von anderen zu unterschreiben. Neunzehnter wer Streit liebt, liebt die Sünde. Wer zu stolz ist, wird tief fallen. Zwanzigster ein falsches Herz findet kein Glück. Wer lügt, gerät in große Schwierigkeiten. 21. Ein dummer Sohn macht seinen Vater traurig. Der Vater hat keine Freude. 22. Ein fröhliches Herz ist wie eine gute Medizin. Ein trauriger Geist macht den Körper schwach. 23. Ein böser Mensch nimmt heimlich Geld an. Er will damit das Recht verbiegen. 24. Ein kluger Mensch sucht die Weisheit. Ein Dummer schaut nur in die Ferne. 25. Ein dummer Sohn macht seinen Vater ärgerlich. Er macht seine Mutter sehr traurig. 26. Es ist nicht gut, unschuldige Menschen zu bestrafen. Man darf gute Anführer nicht schlagen. 27. Ein kluger Mensch spricht wenig. Wer ruhig bleibt, hat Verstand. 28. Sogar ein Dummer wirkt klug, wenn er schweigt. Wenn er den Mund hält, hält man ihn für verständig.